faccia rumore che... 21. Juli 2001, der vierte Tag des 27. G8-Gipfels in Genua. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht stürmten 346 Beamte der Bereitschaftspolizei die Armando Diaz-Schule. Dort schliefen Aktivisten des globalisierungskritischen Genua Social Forum. Die Stadtverwaltung hatte ihnen das Schulgebäude als Medienzentrum und Schlafstätte überlassen. Franco Fracassi war einer der ersten Journalisten, die nach dem Angriff die Schule betraten. Era una scena terrificante perché al piano terra c'era un grande stanzone che poi. Es war ein entsetzliches Bild. Im Erdgeschoss gab es einen großen Saal, der normalerweise als Sporthalle genutzt wird. Dort lagen Dutzende von Schlafsäcken. Als ich mich den Schlafsäcken näherte, sah ich an den jeweiligen Kopfenden Blutlachen. Dann bemerkte ich, dass überall Blutbäche über die Flure flossen, in allen Etagen. Globalisierungskritiker aus allen Erdteilen waren nach Genua gekommen. Sie protestierten gegen eine Politik, die nur den Interessen der transnationalen Konzerne diene und gegen das neoliberale Instrumentarium, mit dem sie vollzogen wird. Liberalisierung der Waren-, Arbeits- und Finanzmärkte, Privatisierungen und Sozialabbau, Auslagerung von Arbeitsplätzen und Ausbeutung von Billiglohnarbeitern in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese Form der Globalisierung machten sie für Armut und die Zerstörung des Ökosystems verantwortlich. Im Schwarzen Block zusammengeschlossene militante Globalisierungsgegner verwüsteten die ligurische Stadt. Aber statt ihnen das Handwerk zu legen, ging die Polizei äußerst brutal gegen die friedlichen Vertreter der globalisierungskritischen Bewegung, gegen Gewerkschafter und katholische Pazifisten vor. Am Nachmittag des 20. Juli tötete der Carabiniere Mario Placanica den 20-jährigen Demonstranten Carlo Giuliani durch einen Kopfschuss. Die Erstürmung der Diaz-Schule war der vorläufige Schlussakt einer dreitägigen Gewaltorgie. In un bagno trovai vidi questa impronta della mano con tutte le dita insanguinate. An der Tür einer Toilette fand ich den Blutabdruck einer Hand. Die Spur der Hand konnte man durch den Raum und die Treppe hinunterverfolgen. Als hätte jemand den Besitzer dieser Hand blutig geprügelt und den Körper durch das ganze Gebäude und die Treppe hinab an den Füßen gezogen. Die heutige Bundestagsabgeordnete der Linken, Christine Buchholz, gehörte 2001 zu den Globalisierungskritikern, die in Genua demonstrierten. Es war sehr offensichtlich, dass man die Bewegung einschüchtern wollte. Man wollte diese Bewegung faktisch zerschlagen. Der Mord an Carlo Giuliani, als die Nachricht sich verbreitete, das war ein riesengroßer Schock. Vorkehrungen gegen den kommenden Aufstand. Militarisierung für den Wohlstand. Von Aureliana Sorrento. Zwei Wochen nach den Exzessen von Genua forderte der deutsche Innenminister Otto Schily in einem Interview den Aufbau einer internationalen Aufstandsbekämpfungspolizei. In einem Brief vom 20. September 2001 an die Heads of Central Bodies for Public Order and Security der EU schlug die deutsche Regierung vor, gemeinsame Standards für Ausbildung und Ausrüstung von Spezialkräften der EU-Mitgliedstaaten festzulegen, die für die öffentliche Ordnung sorgen müssen, und forderte: Auch müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit ein Mitgliedstaat die Entsendung von Spezialeinheiten erbitten kann. Die Kolbitz-Letzlinger Heide in der Altmark ist Naturschutzgebiet, wird aber seit 1936 militärisch genutzt. 1994 hat die Bundeswehr das 23.000 Hektar große Gelände von der sowjetischen Armee übernommen. Heute befindet sich hier das Gefechtsübungszentrum Heer, auch GÜZ genannt, die zentrale Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Der gesamte Platz ist Natura 2000 und Flora Fauna Habitat, also FFH-Gebiet. Die Bundeswehr sorge für den Erhalt des Biotops, sagt Oberstleutnant Markowski, der Leiter des GÜZ. Auch die Stadt, die hier gerade entstehe, werde das Gleichgewicht der Natur nicht stören, versichert er. Die Pflanzen, die der Bebauung weichen mussten, habe man an anderer Stelle wieder angepflanzt. Damit auch die Heide weiter wachsen kann und nicht eingeschränkt wird durch Bäume, Sträucher, Gräser etc. Peter Markowski ist ein stattlicher Mann, dem man seine Verantwortung für die jungen Soldaten ansieht, die seine Regierung in den Krieg schickt. Vor einem Auslandseinsatz durchlaufen alle deutschen Soldaten eine Ausbildung im Gütz. Bis zu 1500 Soldaten könnten auf dem Gelände trainiert werden, weshalb der Truppenübungsplatz gerne auch von anderen Armeen der NATO oder von EU-Staaten gemietet werde. Natürlich trainiere man auch zusammen mit den Partnern, sagt Markowski. In der Zukunft wird sich diese Art, ich sag mal, der gemeinsamen Übens, bevor man in den Einsatz geht, aller Vermutung nach weiter steigern. Denn, wie Sie wissen, ist die Bundeswehr ja nirgendwo einsam und allein als einzige Nation im Einsatz, sondern immer multinational. Ab 2020 werden die Bundeswehr und die verbündeten Armeen in einer eigens für solche Übungen geplanten Stadt trainieren können, die gerade auf dem Gelände des Güts entsteht. Schnöggersburg soll sie heißen. Peter Markowski bringt mich zu der Stelle, wo eine Baugrube im Boden klafft und wo 520 Gebäude errichtet werden sollen. Ein urbaner Ballungsraum werde hier entstehen, sagt der Oberstleutnant. In dem werde man die Soldaten realitätsnah im Häuserkampf ausbilden. Das gesamte Areal soll dann mal 2500 mal 2500 Meter sein. Aber hier sehen Sie schon so typische Elemente einer städtischen Bebauung, die natürlich mit dazugehören. Ein neu angelegter Wald, praktisch als Stadtwald dann hinterher zu nutzen. Sie sehen in der Tiefe des Raumes hinten die freie Fläche. Dort werden die Bauernhöfe errichtet werden. Das gehört alles schon mit in diesen Raum hinein. Und wenn man hier direkt hier vorne schaut, hier wird dann der eigentlich bebaute Raum sein. Einstweilen ist dort nur ein Graben zu sehen, der sich durch das Gelände schlängelt. Der Fluss, der in der Mitte errichtet wird, weil wir haben ja kein natürliches fließendes Gewässer. Dieser Fluss ist an der breitesten Stelle 22 Meter breit. Warum? Weil wir es nicht einfach gestalten, sondern sehr komplex, wie auch die richtigen Situationen in den Einsatzräumen aussehen. Das heißt, auch die Häuser, die dann hier gebaut werden, werden drumherum noch Zäune, Mauern etc. bekommen. Sodass natürlich alles sehr unübersichtlich ist, genau wie in der Realität. Schnöggersburg soll eine Musterstadt werden, wie es sie überall auf der Welt geben könnte, erklärt Markowski. Sie werde eine Altstadt und eine Neustadt haben. Ein Wasserwerk, ein Umspannwerk, eine Kanalisation und einen U-Bahn-Tunnel, einen Friedhof, eine Einkaufsstraße, ein Diplomatenviertel, ein Elendsviertel, ein Industriegebiet, einen Sportplatz, ein Funkhaus, eine Moschee, die man bei Bedarf in eine Kirche umwandeln könne, eine Autobahn und einen Bahnhof. Die ersten Gleise hat man schon gelegt. Schnöggersburg wird die größte und best ausgestattete Anlage ihrer Art in Europa werden. Kein Wunder, dass das Ganze 100 Millionen Euro kosten soll. Warum brauchen wir das überhaupt? Wenn der Deutsche Bundestag einen Einsatz beschließt, dann ist dieser Einsatz sehr genau festgelegt. Das heißt, wie viele Soldaten gehen wohin genau, in welchen Einsatzraum und haben welchen Auftrag. Das ist ein politischer Auftrag. Das Militär setzt diesen Auftrag dann um. Und wenn man mal sich anschaut, wo das in den letzten 15 Jahren passiert ist, dann waren es immer Räume auch, wo urbane Zentren existiert haben. Und wir wissen aus der Vergangenheit, und das wird in der Zukunft nicht anders sein, denn wenn man mal sich die demoskopischen Angaben anschaut, zurzeit leben ca. knapp über 50% in urbanen Strukturen der Weltbevölkerung. 2025 werden es schon 60% sein und 2050 werden es sogar 70% sein. Da haben wir uns gesagt, okay, wenn Politiker, Militär einen Auftrag gibt, in solche Bereiche zu gehen, dann müssen wir als Militär dafür auch sorgen, dass der Soldat, der diesen Auftrag dann militärisch erhält, auch bestmöglich ausgebildet werden kann. Friedensinitiativen mutmaßen, Schnöggersburg werde auch gebaut, um Soldaten auf die Niederschlagung von Aufständen in den europäischen Metropolen vorzubereiten. Damit konfrontiert ist Oberstleutnant Peter Markowski entrüstet. Die Bundeswehr halte sich an das Grundgesetz, sagt er, und das Grundgesetz verbiete den Einsatz der Bundeswehr im Inland. In der Tat verbietet das Grundgesetz den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Allerdings heißt es schon in der Notstandsverfassung von 1968, Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Absatz 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Überdies hat das Bundesverfassungsgericht mit einer Entscheidung vom 3. Juli 2012 das Verbot des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren weiter aufgeweicht. Enge Grenzen sind dem Streitkräfteeinsatz im Katastrophennotstand durch das Tatbestandsmerkmal des besonders schweren Unglücksfalls gesetzt. Hiervon erfasst werden nur ungewöhnliche Ausnahmesituationen katastrophischen Ausmaßes. Schließlich muss der Unglücksfall bereits vorliegen. Dies setzt zwar nicht notwendigerweise einen bereits eingetretenen Schaden voraus. Der Unglücksverlauf muss aber bereits begonnen haben und der Eintritt eines katastrophalen Schadens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorstehen. Mit Verweis auf solche Ausnahmeregelungen wurde die Bundeswehr schon im Juni 2007 zum Schutz des G8-Gipfels in Heiligendamm eingesetzt. Das ist dann teilweise auch mit der Abwehr von sogenannten terroristischen Angriffen begründet worden. Dafür wurde dann zum Beispiel die Luftabwehr installiert, also Luftabwehrraketen und entsprechende Aufklärung natürlich. Matthias Monroy ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des linken Bundestagsabgeordneten Andrei Hunko. Aber die Bundeswehr wurde auch gegen Demonstranten, Demonstrantinnen eingesetzt. Beispielsweise verfügt die Bundeswehr über Aufklärungseinheiten, die in so kleinen Panzern untergebracht sind, mit entsprechender Technik, mit Weitsicht-, Nachtsichtgeräten etc. Die wurden eingesetzt, um ankommende Demonstrierende aufzuspüren, damit die Polizei rechtzeitig reagieren kann. Ein anderer Punkt war beispielsweise, dass die Bundeswehr schon Wochen vorher begonnen hat mit Kampfflugzeugen, die aber umgerüstet sind zu Aufklärungszwecken, die Gegend zu überfliegen. Das sind die sogenannten Tornado-Aufklärungsflugzeuge, die in Schleswig-Holstein stationiert sind. Und diese Überflüge hat es dann sogar noch während dem Gipfel gegeben. Die Zukunft der Kriegsführung liegt in den Straßen, Abwasserkanälen, Hochhäusern und dem Häusermeer, aus denen die zerstörten Städte der Welt bestehen. Unsere jüngste Militärgeschichte ist gespickt mit Städtenamen wie Tuzla, Mogadischu, Los Angeles, Beirut, Panama City, Hue, Saigon, Santo Domingo. Aber diese Zusammenstöße sind nur der Prolog des eigentlichen Dramas gewesen, das uns bevorsteht. Eine Armee, die auf Operationen in urbanem Raum nicht umfassend vorbereitet ist, ist unvorbereitet auf die Zukunft. Parameters, Zeitschrift des US Army War College, 1996. Wo Armut, Slums und unzureichendes Einkommen das Ergebnis inadäquater urbaner Infrastruktur sind, können Spannungen entstehen. Wir denken, dass dieser Trend von immer größerer Bedeutung sein wird und dass er in Zukunft zu inneren Unruhen, Aufständen und Gefahren für die Sicherheit führen wird, auf die die lokalen Behörden werden reagieren müssen. Urban Operations in the Year 2020, Studie der Research and Technology Organization der NATO 2003. Es ist festzustellen, dass tiefsitzende Ungleichheiten in der Verteilung ökonomischer, politischer und sozialer Ressourcen, welche mit Armut zusammenhängen und von der Globalisierung und neoliberalen makroökonomischen und politischen Prozessen untermauert werden, die am meisten verbreiteten Ursachen urbaner Gewalt sind. Urban Violence and Humanitarian Challenges, herausgegeben vom European Union Institute for Security Studies, 2012. Es zeichnet sich eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürger und der Unfähigkeit der Regierungen ab, diese Erwartungen eines besseren Lebens zu erfüllen. Diese Diskrepanz kann zu Revolten und Verzweiflung führen. Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World, herausgegeben vom European Union Institute for Security Studies 2012. Die großen politischen Verwerfungen, die zu erheblichen gewaltsamen Auseinandersetzungen führen, verlagern sich. An die Stelle des früheren horizontalen Wettbewerbs unter ebenbürtigen Elitestaaten treten vertikale Spannungen zwischen den verschiedenen globalen sozioökonomischen Schichten. Durch die Technologie schrumpft die Welt zu einem globalen Dorf, das sich allerdings am Rande einer Revolution befindet. Während wir es mit einer immer stärker integrierten Oberschicht zu tun haben, sind wir gleichzeitig mit wachsenden explosiven Spannungen in den ärmsten Unterschichten konfrontiert. In der postmodernen Gemeinschaft müssen wir zum einen darauf achten, dass unser dominierendes globales System nicht zusammenbricht, man denke an die derzeitige Wirtschaftskrise, und zum anderen müssen wir uns zusammenschließen und gemeinsam eine Strategie zur Bewältigung unserer gemeinsamen weltweiten Herausforderungen entwickeln. Auf das Militär werden verschiedene Aufgaben zukommen, hauptsächlich Polizeiarbeit. Perspektiven für die europäische Verteidigung 2020. Herausgegeben vom European Union Institute for Security Studies 2011. Juni 2011. Generalstreik in Athen. Zwei Tage standen wir in einer Gaswolke. Der Platz war voll Tränengas. Es war schrecklich und es hörte nicht auf. Sie haben es immer wieder geschossen. Sie schossen Gaspatronen. Der Platz wurde weiß. Dann gab es eine kurze Pause und sie schossen es nochmals. Das dauerte zwei Tage lang. There were articles that cited the Lausanne Convention of 1923. Zeitungen führten die Konvention von Lausanne an und schrieben, dass in diesen zwei Tagen so viel Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt wurde, wie bei einem echten Krieg mit Chemiewaffen. Es wurde CN-Gas verwendet und dieses ist nach der Konvention von Lausanne eine geächtete Chemiewaffe. Meine Freundin und ich waren nach diesen Demonstrationen einen ganzen Monat krank, nur weil wir dieses Gas eingeatmet hatten. Afterwards, both me and my girlfriend at the time, we were sick for over one month. Die Armando Chinotto-Kaserne liegt an einer Ausfallstraße der norditalienischen Stadt Vicenza. Vier längliche Altbauten umsäumen einen weiträumigen, quadratischen, baumbestandenen Innenhof. Einst beherbergte die Kaserne eine Akademie für Carabinieri-Offiziere. Seit 2005 hat das Center of Excellence for Stability Police Units, abgekürzt COESPO, hier seinen Sitz. Das Kompetenzzentrum für stabilisierende Polizeieinheiten. Hier werden europäische, amerikanische und afrikanische Polizisten auf Friedensmissionen, also auf Einsätze in Kriegsgebieten, vorbereitet. In einem Flügel der Kaserne findet gerade ein Workshop mit afrikanischen Polizisten statt. Zwei Gruppen stehen sich mit Gewehren im Anschlag vor einer Tür gegenüber und schreien einander an. Blau uniformierte Offiziere trennen sie. Erst als sich die Männer ein wenig beruhigt und ihre Waffen abgegeben haben, lassen die Uniformierten sie in den Raum. Wir simulieren hier eine Friedensmission der Vereinten Nationen. Mit einem Meeting mit dem Stabschef, einer Versammlung mit den ethnischen Gruppen, die sich bekriegt haben, bis zur Verfassung eines offiziellen Schlusskommuniqués. Die streitenden Männer stellten Delegationen von zwei verfeindeten afrikanischen Ethnien dar, die sich jahrelang bekriegt hätten, sagt Carabinieri-Oberleutnant Alberto Veronese. Aufgabe der UN-Peacekeeper sei es, sie an den Verhandlungstisch zu bringen. Es wird also eine Schlichtung simuliert, wie sie bei Friedensverhandlungen tatsächlich stattfinden. Das COESPO werde zwar von Carabinieri geführt, sagt General Paolo Nardone, es sei aber eine internationale Einrichtung und werde vornehmlich von den USA finanziert. Diciamo che il progetto prende però origine dalla riunione a Sea Island in America, riunione del G8. Die Idee für das Zentrum geht auf den G8-Gipfel in Sea Island in den Vereinigten Staaten zurück. Da sah man die Notwendigkeit, polizeiliche Einsatzkräfte für Peace Support Operations, Friedensunterstützungsmissionen, global aufzustocken. Man steckte sich das Ziel, 75.000 Peacekeeper auszubilden, von denen 10%, also 7.500, robuste Polizeikräfte sein sollten, wie das Gendarmerien sind. Diese Aufgabe hat Italien übernommen. se l'è preso l'Italia. Die Gendarmerie als übergeordneter Begriff bezeichnet Polizeieinheiten mit paramilitärischen Fähigkeiten, hat eine hybride Struktur zwischen Polizei und Militär, sodass diese Einheiten, Gendarmerieeinheiten, sowohl militärische als auch polizeiliche Fähigkeiten vereinen und sie flexibel gewichten können. Erklärt der Politikwissenschaftler Christian Kreuder-Sonnen. Das heißt, auf der einen Seite haben sie robuste Selbstverteidigungsfähigkeiten. Sie sind darüber hinaus in der Lage, sich flexibel zu bewegen, auch in der Konfliktregion, weil sie auf gepanzerte Fahrzeuge und auch bewaffnete Fahrzeuge zurückgreifen können. Und gleichzeitig haben sie aber auch zivilpolizeiliche Ausbildung und Arbeitstechniken gelernt, mit denen kriminalpolizeilich agiert werden kann. Und natürlich auch, und das ist eine Besonderheit von Gendarmerieeinheiten, dass sie besonders geschult sind im Umgang mit gewaltsamen Aufständen. Zusammen mit Ronja Kempin, die derzeit im Verteidigungsministerium tätig ist, hat Christian Kreuder-Sonnen für die CDU-nahe Stiftung Wissenschaft und Politik ein Strategiepapier über Gendarmerieeinheiten verfasst. Darin plädieren sie für den Aufbau von Gendarmerien auch in Deutschland, allerdings nur für den Einsatz in internationalen Stabilisierungsmissionen. And my advice, my request also for both of you, not to express any facial expressions or any feeling. In einem Seminarbericht, den man auf der Homepage des QSBO nachlesen kann, werden die Fähigkeiten zur Aufstandsbekämpfung oder, wie es dort heißt, zu Crowd and Riot Control als Ausbildungsziele des Kompetenzzentrums besonders hervorgehoben. Stabilisierungspolizisten müssten in der Lage sein, Störungen der öffentlichen Ordnung zu bewältigen, sensible Infrastruktur zu überwachen, Prominente zu eskortieren, Terrorismus und Aufstände zu bekämpfen, Barrikaden zu entfernen und lokale Polizisten in der Technik der Aufstandsbekämpfung auszubilden. Das QSBO hänge zwar nicht von der EU ab, sagt General Nardone, aber es unterhalte seit einigen Jahren besondere Beziehungen zur Union. Zuerst 2009, dann in den letzten zwei Jahren sind wir von der EU mit einem umfangreichen Trainingsprogramm beauftragt worden. Dabei werden wir europäische, aber auch nicht-europäische Polizeikräfte trainieren, vor allem afrikanische. In erster Linie wird es sich um robuste Polizeikräfte handeln, das heißt Polizeieinheiten mit militärischem Status wie die Carabinieri. Forze di polizia a tutti gli effetti, però a status militare. European Union Police Services Training heißt dieses Programm, bei dem Polizisten und Gendarmen aus mehreren EU-Ländern gemeinsam trainieren und sogenannte Best Practices entwickeln. Das Projekt wurde im Jahre 2008 von der Europäischen Kommission und der französischen Gendarmerie initiiert. Die erste Trainingssession fand im Nationalen Trainingszentrum der französischen Gendarmerie in Saint-Astier statt. Das Folgetraining wurde 2009 vom QSBU an seinem Sitz in Vicenza ausgerichtet. Das dritte erfolgte 2010 unter der Ägide der deutschen Bundespolizei in einer Bundeswehrkaserne in Lenin bei Potsdam. Wir wollen endlich ein Ende machen mit dieser Korruption, mit diesen terroristischen Akten in der Vergangenheit. Raus mit den Russis! Auf der Webseite des Projekts eupst.eu findet sich eine Dokumentation dieser Ausbildung. Ein Video zeigt die Simulation von Protesten, die von internationalen Polizeieinheiten unter Kontrolle gebracht werden. Matthias Monroy gehörte zur parlamentarischen Delegation, die das Training in Lenin besuchte. Dort wurden Missionslagen geübt nach einem Bürgerkrieg, der militärisch befriedet wurde. Also es wurde angenommen, dass die Militärs quasi die Lage unter Kontrolle gebracht haben. Und nachdem das Militär aber weiterzieht, muss quasi die öffentliche Ordnung gesichert werden. Und in diesem Szenario agierten dann die Polizeien und Gendarmerien zusammen. Und geübt wurde dann beispielsweise Demonstrationen der Bevölkerung beispielsweise oder Flüchtlingstrecks, die angegriffen werden. Aber auch hoher Staatsbesuch. Was auch geübt wurde, sind solche Sachen wie große Sportereignisse. Jetzt muss man sich mal überlegen, in einem Post-Bürgerkriegsszenario wird kaum ein großes Sportereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Olympiade oder sowas abgehalten. Das heißt, es zeigt sich eigentlich ganz gut, dass diese Übungen eigentlich dafür da sind, so größere Demonstrationslagen in den Griff zu bekommen, bis hin zu Aufständen in Krisenregionen oder Kriegsgebieten. In der Armando Quinotto-Kaserne, in der das COESPO seinen Sitz hat, befindet sich auch das Hauptquartier der European Gendarmerie Force, abgekürzt Eurogendfor, die europäische Stabilisierungspolizei par excellence. Noi siamo praticamente un comando di pianificazione operativa. Aber hier werden nur die Missionen geplant. Das ist das ständige Hauptquartier. Dem permanenten Stab gehören nur 32 Personen an. Ma il comando è fatto da 32 persone. Im Einsatzfall müsse innerhalb von 30 Tagen eine 800 Mann starke Einheit aus den an Eurogendfor beteiligten Staaten zusammengestellt werden, erklärt Oberleutnant Armando Sissini. Die Gendarmen kämen von den nationalen Gendarmerien, die Eurogendfor angehören, die italienischen Carabinieri, die spanische Guardia Civil, die französische Gendarmerie Nationale, die niederländische Königliche Marechaussee, die portugiesische Guardia Nacional Republicana und seit 2008 die rumänische Gendarmeria Romana. Die türkische Gendarmerie hat im Bund einen Beobachterstatus. Die polnische und die litauische gelten als Partner. Die European Gendarmerie Force wurde aus einer Absichtserklärung geboren, die 5 europäische Staaten 2004 in Noordwijk in den Niederlanden unterschrieben haben. Es gab den Versuch, eine Gendarmerietruppe unter Verantwortung der Europäischen Union aufzubauen. Der Vorschlag kam von Italien und Frankreich vor über 10 Jahren. Und es wurde allerdings so diskutiert von verschiedenen Mitgliedstaaten, dass man das nicht haben will, weil es eben nicht in die nationale Gesetzgebung passt. Also Großbritannien und Deutschland haben sich zum Beispiel gewehrt. Italien und Frankreich haben dann aber kurzerhand gesagt, dann machen wir es eben alleine und haben alle Länder der Europäischen Union, die Gendarmerien haben, in der europäischen Gendarmerietruppe zusammengefasst, die eben nicht der Europäischen Union untersteht, sondern ein multilateraler, informeller Zusammenschluss ist. Und man bietet die Dienste jetzt der Europäischen Union an, auch der NATO, auch der OSZE. Also diese europäische Gendarmerietruppe gibt es, allerdings ohne, dass das Europäische Parlament diese kontrollieren könnte. Offiziell war die europäische Gendarmerie bislang 3-mal im Einsatz. In Bosnien-Herzegowina, in Afghanistan und 2010 in Haiti. Ihr hauptsächlicher Auftrag sei es, lokale Polizeikräfte auszubilden, sagt Oberleutnant Sissini. Es gibt auch andere Szenarien, aber man muss sehen, ob und wann Eurogendfor dann zum Einsatz kommen wird. Was das für Szenarien sind, will ich wissen. Es kann sich zum Beispiel darum handeln, in einem destabilisierten Land die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Ob das Land sich auch innerhalb der EU befinden könnte? Der Oberleutnant schüttelt energisch den Kopf. Nein, auf keinen Fall. Unser Engagement gilt Ländern, die sich außerhalb der EU befinden. Matthias Monroy. Die europäische Gendarmerietruppe ist tatsächlich für Einsätze in sogenannten Drittstaaten eingerichtet worden. Aber das ist nun auch bald 14 Jahre her, dass die Initiative zur Einrichtung der europäischen Gendarmerietruppe gekommen war. Und das Rad hat sich weitergedreht, also die Revolutionen rücken näher, die Revolutionen finden auch mitten in Europa statt, also siehe Ukraine oder Bosnien beispielsweise. Auch die Aufstände gegen prekäre Lebensumstände, also Gentrifizierung, hohe Mieten, hohe Nahrungsmittelpreise, Bankenrettung, Krisenprogramme, siehe Griechenland, Spanien, rücken damit natürlich auch ins Herz der Europäischen Union. Und natürlich macht man sich dort Sorgen. Barcelona im Mai 2012. La policía, a partir de la huelga general del 29 de mayo de 2012, nach dem Generalstreik vom 29. Mai hat die Polizei begonnen, Tränengas gegen die Demonstranten einzusetzen. Zum Beispiel bei einer Demonstration, zu der die Bewegung 15. Mai aufgerufen hatte, um die Plaza Catalunya zu räumen. Sie haben die Demonstranten brutal attackiert mit Gummigeschossen und Tränengas. Bei der folgenden Demonstration am 14. November 2012 haben sie einer Frau, Esther Quintana, direkt ins Gesicht gezielt und mit einem Gummigeschoss ins Auge getroffen. Sie hat das Augenlicht verloren. Privatisierung, Liberalisierung, Deregulierung, Prekarisierung der Arbeit, Lohnsenkungen, Sozialkürzungen und ausgeglichene Haushalte. So lauten die Ziele der europäischen Politik spätestens seit den 1990er Jahren. Als Bedingung für die Gewährung von Krediten aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus hat sie den überschuldeten Staaten der Eurozone neben einem strikten Sparkurs eine Reihe marktliberaler Reformen verordnet, deren Radikalität alles übertrifft, was die Nationalregierungen bislang hatten durchsetzen können. Unter anderem die Entlassung hunderttausender Staatsbediensteter und die Senkung von Renten und Löhnen auf ein Niveau, das nicht einmal zur Nahrungsmittelversorgung reicht. Eine Studie des European Network of National Human Rights Institutions über die Auswirkungen der sogenannten Austeritätspolitik beklagt, dass immer mehr Menschen keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung hätten, Kinder an Unterernährung litten, Grundrechte nicht mehr gewährleistet seien, unter anderem das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit und dass Proteste gegen die Sparpolitik immer brutaler unterdrückt würden. In den letzten 3 Jahren hat die Polizeigewalt zugenommen. Vor allem die übermäßige Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten. Die Beamten bleiben ungestraft. Es gibt Behauptungen, dass Menschen in Verwahrungshaft gefoltert werden. Jürgen Wagner, Politikwissenschaftler und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung. Es gibt eine ganze Reihe natürlich von Aussagen von hohen EU-Politikern, die in großer Sorge sind, dass vor allem in Griechenland, aber auch in anderen Staaten durch die Spardiktate der Troika die soziale Situation so außer Kontrolle geraten könnte, dass Aufstände eben die gesamte Konstellation so prekär machen könnten, dass es zu Militäreinsätzen schlussendlich kommen müsse. Und es gibt auch EU-Forschungsprogramme im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms, was bis 2013 lief, die ganz explizit solche Einsatzszenarien vorausgeplant hatten. Ein Beispiel Focus, ein Projekt im Rahmen dieses Forschungsrahmenprogramms. Hier wurden Szenarien ausgeplant, wo es durchaus darum geht, dann, Zitat, militärische Kräfte einzusetzen im Falle ziviler Unruhen und Aufstände und das dann eben im EU-Inland. Seit dem 1. Dezember 2009 ist der Vertrag von Lissabon in Kraft. Er hat einige Neuerungen in die Sicherheitsarchitektur der Europäischen Union eingeführt. Unter anderem wurde mit Artikel 222 der sogenannten Solidaritätsklausel eine Art Verpflichtung zur militärischen Beihilfe im Falle eines Notstands festgelegt. Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Der Vertrag von Lissabon legt allerdings die Einzelheiten der Anwendung dieser Solidaritätsklausel nicht fest. Er verweist vielmehr auf die Notwendigkeit eines diesbezüglichen Beschlusses durch den Europäischen Rat. Seither wurde krampfhaft versucht, von der Europäischen Kommission, von EU-Stellen, wem auch immer, eine Präzisierung zu bekommen, was denn eigentlich eine vom Menschen verursachte Katastrophe ist. Es wurde zum Beispiel versucht, von der Kommission eine Versicherung zu erhalten, dass darunter eben keine Streiks zum Beispiel zu verstehen sind. Das wurde abgelehnt, diese Versicherung zu geben. Und es wurde dann immer darauf verwiesen, dass ja ein Papier der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton zusammen mit der EU-Kommission in Arbeit sei, die diese Solidaritätsklausel präzisieren solle. Und dieses Papier ist dann schlussendlich im Dezember 2012 dann auch erschienen. Darin wird festgestellt, dass die Klausel im Falle von Krisen oder Katastrophen in Kraft trete. Und diese werden folgendermaßen definiert. Krise. Eine ernste, unerwartete und häufig gefährliche Situation, die rechtzeitige Maßnahmen erfordert. Eine Situation, die Menschenleben, die Umwelt, kritische Infrastrukturen oder wesentliche gesellschaftliche Funktionen betreffen oder bedrohen kann und auf eine natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophe oder Terroranschläge zurückgeht. Katastrophe, jede Situation, die schädliche Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte hat oder haben kann. Und das ist natürlich absolut hinreichend schwammig. Zynisch gesagt, auch ein Streik hat natürlich, vor allem wenn es Generalstreik wäre, ganz gravierende Auswirkungen auf Vermögenswerte. Sowas wird nicht ausgeschlossen und ermöglicht damit, zumindest potenziell, muss man sagen, man denke eben zum Beispiel an eine Situation wie Griechenland oder sowas, dazu führen könnte, dass der griechische Staat EU-Militär anfordert, um Sozialproteste niederzuschlagen. Der Atlasverbund ist die Kooperation der polizeilichen Spezialeinheiten aus den EU-Mitgliedstaaten. Ist nach den Terroranschlägen von 9/11 entstanden, aufgrund einer politischen Initiative der Europäischen Union, ist gegründet worden, um Terrorismus zu bekämpfen, aber auch gegen schwere Gewaltkriminalität vorzugehen. Und selbstverständlich hat sich die Organisation nach ihrer Gründung im Oktober 2001, also unmittelbar nach den Anschlägen, weiterentwickelt. Olaf Lindner, Kommandeur der deutschen Spezialeinheit GSG 9, hat derzeit den Vorsitz des Atlas-Verbundes inne. In diesem Verbund sind 37 Elite-Einheiten der 28 EU-Länder zusammengeschlossen. Der Atlas-Verbund organisiert regelmäßig Symposien und Seminare, aber vor allem wird gemeinsam geübt. Um Erfolg zu haben, ist es wichtig, dass wir ein einheitliches taktisches Vorgehen haben, ein einheitliches Verständnis von unserer Aufgabenwahrnehmung. Und zu diesem Zweck entwickeln wir einheitliche Standards, die dann auch geübt werden müssen. Atlas wird von der EU finanziert und hat ganz explizit den Auftrag, die Solidaritätsklausel umzusetzen. Sollte ein Mitgliedstaat nicht in der Lage sein, aus eigener Kraft eine sogenannte Großlage zu bewältigen oder wenn Terroranschläge in mehreren EU-Ländern gleichzeitig stattfinden, würde Atlas einschreiten. Ein solches Szenario lag der Übung Common Challenge, gemeinsame Herausforderung, zugrunde, die im April 2013 in 9 EU-Staaten gleichzeitig durchgeführt wurde. Die Übung Common Challenge hat sich zusammengesetzt aus konkreten Szenarien, die sich wie folgt dargestellt haben. Es waren Geiselnahmen, die in Gebäuden, auf Schiffen und in Bussen und in einem Kraftwerk stattgefunden haben. An jeweils unterschiedlichen Orten. Dann wurden internationale Kräfte zusammengezogen, um diese komplexen Szenarien bewältigen zu können. Während Atlas das prestigeträchtige Aushängeschild des europäischen Sicherheitsapparats ist, finden weniger glänzende Formen zivil-militärischer Kooperation eher im Verborgenen statt. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung war zu erfahren, dass die Bundespolizei zwischen 2010 und 2013 an 73 gemeinsamen Übungen mit ausländischen Sicherheitskräften teilgenommen hat, unter anderem mit Gendarmerien, deren Know-how sich die deutschen Beamten, die qua Verfassung keine paramilitärische Einheit bilden dürfen, somit aneignen konnten. Die linke Abgeordnete Christine Buchholz: Es gibt einen Erfahrungsaustausch und wir wissen jetzt auch, dass es bereits gemeinsame Polizeiübungen gegeben hat, wo die Polizei in verschiedenen Ländern Situationen wie Hausbesetzungen und andere Demonstrationen gemeinsam bekämpft haben. Im Juni 2012 probten deutsche und österreichische Polizeibeamte in Bayreuth das Szenario Hausbesetzung, Wohnungsdurchsuchung, Schießen, Naturkatastrophe, Schwimmen und Retten, Begleitschutz. Ende November 2012 wurde mit belgischen und luxemburgischen Polizeikräften in Bad Bergzabern Blockadebeseitigung geübt. Am 10. Oktober 2013 fand in Quierschied Göttelborn im Saarland die Übung Demonstration statt, an der eine Bereitschaftshundertschaft der saarländischen Polizei, eine Hundertschaft der französischen Gendarmerie Mobile und eine Hundertschaft der Compagnie Républicaine de Sécurité teilnahmen. Als Übungslage wurde ein Aufzug mit Zwischen- und Abschlusskundgebung in Anlehnung an das Demonstrationsgeschehen der sogenannten Blockupy-Aktionstage zugrunde gelegt. Hat die Bundesregierung am 13. Februar 2014 eingestanden. Blockupy ist ein Netzwerk von Globalisierungskritikern, Gewerkschaftern und linken Aktivisten, das sich 2012 formierte, um gegen die Krisenpolitik der Troika zu protestieren. 2012 kündigte das Bündnis Aktionstage in Frankfurt an, aber die Stadtverwaltung verbot alle Veranstaltungen bis auf eine einzelne Demonstration. 2013 wurde am 31. Mai und am 1. Juni nochmals demonstriert. Ziel des Demonstrationszuges war, so Blockupy-Sprecher Hanno Bruchmann, die Europäische Zentralbank als Hauptakteur der Troika-Politik. Klar ist, dass wir nicht an der Europäischen Zentralbank, dem eigentlichen Ziel der Demonstration, vorbeilaufen sollten. Und es waren noch gar nicht alle Demonstrationsteilnehmer losgelaufen vom Auftaktort. Da hat die Polizei an einer Stelle den vorderen Teil, in dem ich mich befand, abgetrennt und hinter uns mit Schubsereien und Schlagstöcken einen Teil der Demonstration rausgetrennt. Vorwand war, dass sich Leute mit Sonnenbrillen und Regenschirmen vermummt hätten. Und das war der Anlass, warum dann mit Pfefferspray, mit Schlägen sozusagen ein Block von 1000 Leuten aus der Demonstration rausgetrennt wurden und, wie sich dann rausstellte, 10 Stunden lang festgehalten wurde. Die Polizei hat erstmal keine Leute rein oder rausgelassen, also auch keine mit Presseausweis, auch Sanitäter, kranke Leute, und hat alle Leute, die da irgendwie rumgesprungen sind, auch wild angegangen mit Pfefferspray, aber auch vor allen Dingen mit Knüppeln und Schlägen. Es sind ja auch Journalisten da verletzt worden und Sanitäter. Und die Leute in dem Block selber, der da festgehalten wurde, wurden stundenlang sozusagen, durften auch nicht sich bewegen. Und irgendwann hat die Polizei angefangen, mit Gewalt sie zu räumen und einzeln rauszusuchen und mit Schmerzgriffen und anderen Unannehmlichkeiten abgeführt zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Ja, ein paar Leute sind auch verletzt liegen geblieben danach. Die Sanitäter zählten 275 Verletzte. 22. März 2014. Über 1 Million Menschen strömen ins Zentrum von Madrid. Sie tragen Transparente mit den Forderungen Pan, Techo, Trabajo. Brot, ein Dach und Arbeit. Marcha de la Dignidad, ein Marsch für die Würde. So heißt die lange vorbereitete Demonstration gegen die Politik der spanischen Regierung und der Troika. Höhepunkt der Kundgebung, ein Konzert auf der Plaza de Colón im Zentrum von Madrid. Ein Orchester spielt Va Pensiero, das Lied der Sklaven aus Verdis Nabucco. Musiker und Demonstranten singen zusammen. Kurz vor 21 Uhr, als die Demonstration zu Ende gehen soll, stürmt die Polizei die Kundgebung. Vergeblich rufen die Redner auf der Tribüne die Beamten auf, von Provokationen abzusehen. El Canto de la Libertad. Das Lied der Freiheit ertönt. Die Polizei schießt Gummigeschosse in die Menge. Einige Demonstranten werfen Steine zurück und versuchen, Absperrgitter zwischen sich und die Beamten zu schieben. Wer zu fliehen versucht, wird von der Polizei verfolgt. Vorkehrungen gegen den kommenden Aufstand. Militarisierung für den Wohlstand. Von Aureliana Sorrento. Es sprachen Isis Krüger, Nicole Bogut und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Pangnin. Redaktion Hermann Theissen. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.